da die Frage 279. Das Gebet des Herrn im Allgemeinen. Welches ist das vorzüglichste mündliche Gebet? Das vorzüglichste mündliche Gebet ist jenes, das Jesus Christus selbst uns gelehrt hat, nämlich das Vaterunser.